arbeiten und Scheiße von sich geben. Du kannst es denn jeden Tag erleben. Kohle scheffeln und nichts dafür tun, von nicht getaner Arbeit sich auszuruhen. Du weißt jetzt genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht zu spät. Du weißt ganz genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht zu spät. Die Korruption in unserem Land, viele haben sich in diese Sucht verrannt. Das einfach nicht glauben, wie sie uns das Geld aus der Tasche rauben. Du weißt ganz genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht zu spät. Du weißt es genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht so spät. Du weißt es genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht so spät. Du weißt es genau, welchen Weg du gehst, denn für diesen Weg ist es nicht so spät.